Tief in meinen Gedanken erfahre ich heut einen Frieden so still wie der See. Unaufhörlich strömt diese Erquickung mir zu, weil den Weg des Gehorsams ich gehe. Frieden, wunderbar klar, den der Vater vom Himmel gesandt. Du umgibst meinen Geist und bleibst immer bei mir, weil den Friedensfürst Jesus ich fand. Dieser Frieden erfüllt nun mein Denken und Tun, Gottes Wort stets regiert meinen Geist. Darum flieht alle aus, weil in jeder Gefahr sich die Gegenwart Jesu erweist. Frieden, wunderbar klar, den der Vater vom Himmel gesandt. Du umgibst meinen Geist und bleibst immer bei mir, weil den Friedensfürst Jesus ich fand. Diesen Frieden schenkt Gott jedem, der ihm vertraut. Er bewahrt vor dem Angriff der Welt. Und nun bin ich getrost da in Freude und Leid, dieser Friedefürst treu zu mir hält. Frieden, wunderbar klar, den der Vater vom Himmel gesandt. Du umgibst meinen Geist und bleibst immer bei mir, weil den Friedensfürst Jesus ich fand.